Ich würde damit beginnen, dass sich die liebreizenden Teilnehmerinnen einfach alle mal vorstellen, kurz erzählen, wer sie sind, was sie machen und wir dann in den Talk reingehen. Hallo, mein Name ist Daniela Schiffer. Ich bin seit indessen 4 Jahren mit meinem Startup Changers.com unterwegs. Wir haben angefangen mit einem Solarakku, der deine Energieproduktion misst und die Leute dafür belohnt, dass sie erneuerbare Energie produzieren, und sind jetzt einen Schritt weiter gegangen und haben sozusagen das Thema Mobilität auch mit angenommen, weil wir gesagt haben, Energie produzieren ist eigentlich nur eine von möglichen nachhaltigen Verhaltensweisen, wo man die Leute dazu motivieren kann, um sozusagen mehr zu tun. Und wir entwickeln gerade eine App, die deine Mobilität erfasst, also sehen kann, ob du jetzt gerade auf dem Rad sitzt oder mit dem Auto fährst, und dich sozusagen belohnt, wenn du dich nachhaltig fortbewegst, also selbst dann Radfahren, Auto, Laufen oder eben sozusagen öffentliche Verkehrsmittel nutzen, und wenn man dann eben doch mal dann den Flugzeug nehmen muss, kann man dieses dann auch in der App kompensieren. Und bevor ich angefangen habe, im Prinzip sagen, ein Unternehmen zu führen, ich bin ein bisschen eine Quereinsteigerin, ich habe Kunst studiert, das sozusagen klassisch vorbereiten für Unternehmen führen und auch ein Hardware-Unternehmen führen, und bin eigentlich immer über der Faden, der sich durch mein Leben zieht und was eigentlich so eine sehr gerader Weg ist, ist, dass ich immer gesucht habe, wo kann ich tatsächlich, muss ich sagen, eine Veränderung herbeiführen. Also das Ding heißt auch nicht umsonst Changers, sondern muss ich sagen, wo ist der Punkt? Und ich dachte halt anfangs, ist es tatsächlich im Bereich Kunst, und habe dann irgendwann aber gesehen, dass das Kunstsystem, so wie es jetzt momentan ist, nicht so ganz meins ist, und bin dann über Ecken und Kanten dann sozusagen dann zur Unternehmerin geworden. Ich mache mal weiter. Mein Name ist Maja Tittelbach. Ich bin selbstständig im Medienbereich. Ich wollte eigentlich immer Tiermedizin oder Psychologie studieren, habe keinen Studienplatz zu Beginn bekommen, habe dann eine Ausbildung als Werbekauffrau gemacht. Und nur um festzustellen, dass ich nicht in der Werbung arbeiten möchte, bin aber darüber an die Medien wiederum gekommen und auf das wahnsinnige Machtpotenzial, das die Medien haben. Habe dann ein Film- und Medienstudium angeschlossen. Einen Teil meines Studiums habe ich in Indien verbracht, ein Auslandssemester, und spätestens dort, wo man so viel Armut, Krankheit, Tod sieht, wird einem bewusst, dass man was verändern möchte, auch in der Welt. Ich habe dann ein Volontariat bei einer Filmproduktion gemacht, die für Bewusstseinsfilme spezialisiert war, und da haben wir eine tolle Kampagne in die Wege geleitet. Wir haben nämlich tatsächlich ein Filmprojekt für die Energiewende mit 1,3 Millionen Euro Produktionskosten crowdgefundet und finanziert und dieses Konzept hinterher auch für das Marketing genutzt, indem wir unsere Unterstützer überall in Deutschland haben Veranstaltungen machen lassen rund um diesen Film. Das heißt, wir haben in über 100 Städten Premieren gehabt, haben Aktive vor Ort gehabt. Es war eine Mischung aus Aktivisten, NGOs und nachhaltigen Unternehmern. Und damit haben wir den Film tatsächlich als bekanntesten Dokumentarfilm oder erfolgreichsten Kinodokumentarfilm 2010 in die Kinos gebracht und viele Leute dafür begeistert. Im Rahmen dessen war ich viel auf Konferenzen unterwegs, unter anderem auch auf dem Entrepreneurship Summit. Und ich habe in einer ganz tollen Rede den Gunter Pauli erlebt und war danach so begeistert, dass ich rausgegangen bin und meinen Job gekündigt habe. Das hat nämlich damit zu tun, dass man gerade im idealistischen Bereich sehr oft auch sehr viel arbeiten muss für wenig Geld, sage ich jetzt mal. Ich nenne jetzt nicht ausgenutzt werden, aber man hat viel zu leisten. Deshalb war mir klar, ich möchte mich gerne selbstständig machen. Ich habe dann 2 Bücher gelesen, unter anderem Kopf schlägt Kapital von Günter Faltin und die 4-Stunden-Woche, wo es um dezentrale Arbeitskonzepte geht. Und habe dann Gründerzuschuss beantragt und bin in die Selbstständigkeit gegangen. Seitdem schreibe ich auch keine Projektbeschreibungen oder Bewerbungen mehr, sondern alles passiert im Face-to-Face, wenn ich auf Veranstaltungen gehe. Jetzt arbeite ich zum einen für das Magazin Forum Nachhaltig Wirtschaften. Wir wollen Wirtschaftsunternehmen inspirieren, mehr Nachhaltigkeit umzusetzen, grüne Produkte zu schaffen, die Lieferketten zu überarbeiten. Und dafür wollen wir Pioniere und Beispiele und Lösungen zeigen, einfach, dass alles machbar ist. Und ich habe ein weiteres schönes Projekt. Wir organisieren einen Global Peace Builder Summit im nächsten Jahr, wo wir aus 30 Ländern auf der Welt, aus Kriegsgebieten, Friedensmacher zusammenbringen dürfen, eine Community unter ihnen aufbauen dürfen. Die haben wirklich mit Gewalt und Tod etc. zu tun und schaffen es aber, vor Ort Frieden zu schaffen. Und wir wollen, dass sie sich untereinander besser vernetzen, dass sie ihre Erfolgsbeispiele austauschen können. Und dass, es geht auch um Empowerment, dass sie wissen, sie sind nicht alleine, sondern weltweit, global gibt es überall Menschen, die sich dafür einsetzen. Und genau, freue mich sehr, heute hier zu sein. Danke. Mein Name ist Katja Rossel. Und seit ungefähr 14 Jahren habe ich zusammen mit Frauen, die gründen wollen, die eine Idee haben, und bin damit in einem großen Team international unterwegs. Also wir sind viele, um die 20 bis 30 Frauen, die in Europa, in den USA und demnächst auch in Asien Frauen unterstützen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und für uns ist halt das Thema, also sozusagen gründen und selbstständig sein, ist noch mehr als nur sozusagen mit ein Geschäft aufziehen. Uns geht es ganz doll darum, dass Frauen auch sich einen bestimmten Lebensstil kreieren, der ihnen wichtig ist. Und so habe ich halt auch immer im Laufe meines Lebens, ich habe ursprünglich mal Psychologie studiert und habe nach dem Studium gemerkt, das will ich nicht machen. Was mich immer begeistert hat, wie funktioniert das, Geld zu bewegen und mit anderen zusammen Geld zu bewegen, und die Erfahrung, möchte ich gerne teilen, und bin auch sehr neugierig, im Anschluss zu hören, was Sie vorhaben und zu gucken, ja, wie kann man kooperieren. Das haben schon die Vorrednerinnen gerade auch gesagt, dass sie mit anderen zusammenarbeiten, und das ist auch was, was ich erlebt habe in den letzten 14 Jahren, mit Frauen zu kooperieren und damit auch was in die Welt zu bringen. Mein Name ist Maike Nittel. Ich bin eine der Kooperationspartnerinnen von Katja. Und nach Philosophiestudium, nach Arbeiten in der freien Wirtschaft für 8 Jahre, habe ich dann gemerkt, wow, als Frau möchte ich noch anderes. Ich möchte auch einen anderen Umgang. Habe mich dann gekündigt, mich selbstständig gemacht, aber mit kleinen Projekten angefangen als Atemcoach. Heute bin ich Kommunikationstrainerin, Coach. Wir schreiben zusammen an einem Buch, was international einfach auch ein Leitfaden sein darf für Menschen, die sich selbstständig machen wollen. Und das ist der, ja, also ich bin zu Hause angekommen in Entrepreneurship, als Entrepreneur unterwegs zu sein, und freue mich heute einfach aus den vielen Erfahrungen, die wir aus unserem Netzwerk heraus lernen, sehen dürfen, teilen dürfen. Wir begleiten Frauen, da heute auch schön Beispiele mitzubringen. Genau. Ich würde auch gerne mit euch beiden direkt mal anfangen. Welche Werte machen Frauen ganz besonders aus, oder welche Herangehensweisen haben Frauen, wenn sie an das Thema Entrepreneurship rangehen? Was fällt euch da aus euren Beratungen besonders auf? Also ein großes Thema, was uns immer wieder begegnet, ist, dass Frauen auch danach suchen, was macht ihnen Freude und wie können sie ihre Freude teilen? Wie kann ich sozusagen das, was mich selber bewegt? Und das haben auch jetzt sozusagen, was wir vier hier oben erzählt haben, glaube ich, ist da auch beispielhaft. Wir überlegen halt oft, was bewegt uns, was macht uns Spaß und wie können wir das in die Welt bringen. Das sind eigentlich die Fragen, die, mit der fast jede Frau zu uns kommt, und zwar international, nicht nur in Deutschland. Ja. Ein anderes Thema ist das Thema Bootstrapping, dass Frauen oft sehr sagen wir mal, mit kleineren Projekten anfangen, wenig Kapital haben und aber durchstarten wollen. Das sind so Themen, die mir auffallen, und dass auch das so Werte widerspiegelt in meinen Augen. Mhm. Ich glaube, wenn wir in die Evolution gucken, war es so, dass die Frauen immer in Gruppen unterwegs waren. Also es war da draußen keine Einzelkämpferin, die ihre Kinder großgezogen hat. Also ein Wert, den wir einfach schon als Frau quasi mitbringen, ist, dass wir Gemeinschaft brauchen und Gemeinschaft bilden. Wir wollen in Verbindung sein, und das ist ein Wert, der auch für das Feminine oder Female Entrepreneurship, glaube ich, ganz, ganz groß und ganz bewusst gemacht werden darf, dass wir zwar vielleicht Solo-Entrepreneure sind, aber wir brauchen einander. Und was Frauen gerne tun, ist, wir helfen gerne, wir helfen aber auch gerne und nehmen nichts dafür. Und wir lieben es aber, die Frauen einzuladen, helft, vor allem bittet um Hilfe und wenn ihr aber in Service geht, nehmt Geld dafür. Also ich bin ja selber Gründerin, das heißt also wenn, dann kann ich tatsächlich nur für mich selber sprechen und mir ist bis, bei mir wurde eigentlich das Frausein von außen rangetragen. Ich habe mir nie groß drüber, also muss ich sagen, darüber nachgedacht, dass ich jetzt, muss ich sagen, eine weibliche Gründerin bin, sondern ich habe einfach gemacht und das Thema, oder das ist da etwas, also ich war immer die einzige Frau im Raum in der Regel. Ich habe auch schon als Kind im Prinzip sagen, hing ich von den Bäumen runter und habe mit den Jungs gespielt. Das heißt, es war für mich jetzt also auch nichts irgendwie besonders, also es ist mir nicht aufgefallen, als dass es jetzt irgendwie vielleicht nicht okay sei oder dass es etwas sei, was man vielleicht verändern könnte. Und das ist tatsächlich die Jess Erickson hat, glaube ich, oh Gott, wann war das, 2011, 2012? Die Berlin Gegets gegründet. Das sind im Prinzip sagen Women in Tech. Sie war in Berlin und hat gesagt, Mensch, die Berliner Startup-Szene ist eine Katastrophe, wenn es um den Frauenanteil geht. Ich glaube, 2014 hatten wir 12 oder 13% weibliche Gründerinnen, also definitiv untervertreten. Und sie meinte, Mensch, ich möchte da etwas machen. Und das war eigentlich so das erste Mal, dass mir überhaupt so dieses Thema, hey, man ist eine, also da ist ein Unterschied zwischen weiblichen Gründern und männlichen Gründern. Das ist das erste Mal, dass mir das tatsächlich so bewusst geworden ist. Oder wo ich dann angefangen habe, dann mich auch damit zu beschäftigen, dann auch auf Podien, also wie dann hier zum Beispiel, dann auch aufzutreten, zu Veranstaltungen nicht abzusagen, weil ich zu viel zu tun hatte, sondern einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt raus. Ich versuche, muss ich sagen, tatsächlich auch eine bestimmte Vorbildfunktion, hört sich jetzt ganz, ganz grauenhaft an, aber einfach nur präsent zu sein und zu sagen, hey, da gibt es Frauen draußen und ich habe keinen geraden Lebensweg und es funktioniert trotzdem und wir haben Gelder eingeworben und es ist schwierig und man fällt hin und man steht wieder auf. Also einfach so dieses Ding, dass man sagt, das ist eigentlich auch ganz schön, also wir haben ja alle diese Lebenswege, wir haben was angefangen, doof, sind dann irgendwo anders hingegangen und man sucht sich halt seinen Weg und das ist völlig in Ordnung und das, also es gibt diese geraden Geschichten eigentlich so nicht, sondern also die interessanten Lebenswege sind halt tatsächlich die, wo man auf der Suche ist und auch auf der Suche bleibt. Ne? Gerade ihr habt ja auch ein ganz spannendes Beispiel im Rahmen des Scheiterns erlebt. Oh ja. Was mich vor 2 Jahren, saßen wir schon mal zusammen auf einem Podium hier und es hat mich sehr inspiriert. Vielleicht magst du uns dazu auch kurz was erzählen, weil es geht eben wirklich auch um diese Situation, man fängt was an, vielleicht fällt man hin, dann steht man wieder auf und macht weiter und genau diese Phasen des Leidens und Scheiterns sind ganz oft riesengroße Potenzialwege, wo man ganz viele Stärken nochmal neu entwickeln kann. Vielleicht magst du uns auch was dazu sagen. Worauf Maya hinaus will, ist, wir haben mit Changers 2011 gegründet und nach einem Jahr ungefähr, also wir hatten einen Investor aus der Solarbranche und Ende 2011 war für die Solarindustrie jetzt nicht so das prickelnde Jahr. Und wir sind in die Insolvenz gegangen Ende des Jahres, unser Hersteller ist in die Insolvenz gegangen und unser Investor ein halbes Jahr später. Also es war im Prinzip sagen alles platt. Und wir haben uns dann tatsächlich entschieden, und sie sagen, dass das Unternehmen zurückzukaufen aus der Insolvenz und weiterzumachen. Und ich kann mich noch daran erinnern, zu dem Zeitpunkt dachte ich, wir sind im Prinzip sagen die größten, also die schlimmsten Geschäftsführer oder im Prinzip sagen, so haben alles falsch gemacht und alles ist fürchterlich und alle anderen machen es richtig und wir nicht. Und also es war im Prinzip sagen ganz, ganz viel Selbstzweifel dabei. Es war auch wirklich eine echt anstrengende Zeit und man lernt Leute sehr gut kennen, auch die schlechten Seiten von Leuten. Da trennt sich definitiv Spreu von Weizen in so einer Situation. Für mich war es wertvoll insofern, als dass wir wirklich viel gelernt haben beim Wiederaufbau, also beim Wiederhochziehen, weil wir sind 2 Gründer, im Prinzip mein Mann und mich, also mein Mann und ich, also wir sind dann, muss ich sagen, auch noch ein Paar, das macht es auf der einen Seite definitiv einfacher, auf der anderen Seite ist es auch echt anstrengend. Und also ich sage immer so, wenn wir das im Prinzip nicht zu zweit gemacht hätten und ich wirklich einen Menschen habe, dem ich blind vertrauen kann, wo ich weiß, der ist da und auch wenn wir uns zoffen, ist es trotzdem, da ist eine gemeinsame Basis, hätten wir das wahrscheinlich so gar nicht hinbekommen und hätten auch nicht weitergemacht und hätten wahrscheinlich viel früher aufgegeben. Also auch das ist ganz, ganz wichtig, dieses sich ein Netzwerk schaffen, Leute schaffen, die man vertraut. Genau, und vor allem dann auch sehr, sehr viel gnädiger mit sich selbst zu sein. Ich habe rückblickend festgestellt, dass wir eine ganze Menge Sachen richtig gemacht haben. Es waren halt einfach, das war die Situation. Wir haben auch ganz, ganz viele Fehler gemacht. Das ist auch total viel, wirklich, wo ich mir jetzt im Nachhinein in den Kopf greife und denke, wie konnten wir bloß um Gottes Willen, oder so Fremdschämen setzt ein. Das passiert alles und das ist halt ein Lernprozess, aber wir haben auch wirklich ganz in vielen Situationen das auch richtig gemacht und andere Leute hätten es wahrscheinlich auch nicht besser machen können. Und so das zu verstehen, dass man halt eben nicht irgendwie sozusagen der komplette Volltrottel ist, das dauert eine Weile. Aber es ist auch dann ganz gut, das zu sehen, also gerade auch wenn dann andere Leute in ähnlicher Situation sind und man dann das Gleiche wieder sieht. Weil wir hier zwei absolute Fachfrauen zum Thema dabei haben, würde ich jetzt gerne euch ein bisschen das Wort übergeben, weil ich denke, hier sitzen ganz viele Menschen, die selber Ideen haben, die selber was anfangen möchten. Und mich würde eure Arbeit wirklich auch mal interessieren. Wie geht ihr daran? Wie beratet ihr Frauen? Was gibt ihr denen mit auf den Weg? Und hier können wir ein schönes Beispiel kreieren dazu. Ja, ich würde gerne mit einer Geschichte anfangen von einer Frau, die sich in den USA selbstständig gemacht hat und eben dieses mit dem Scheitern und dass es auch ein langer Weg ist. Ich glaube, das wurde heute auch schon in einem Vortrag angekündigt, dass wirklich sich eine Selbstständigkeit, ein Unternehmen aufbauen, das ist ein Prozess über Jahre. Und wie sie damals angefangen hat, wir kennen sie persönlich, also inzwischen ist es ein Unternehmen, was um die 30 Millionen Umsatz im Jahr macht und sie hat, es hat 20 Jahre gedauert in ihrem Fall. Und wie sie angefangen hat, sie war 23, hatte studiert, MBA, hatte zwei Kinder, Zwillinge, war mit dem dritten schwanger und sie hat in ihrem Wohnzimmer angefangen. Und wen sie hatte ihre Mutter, die hat sich um die Kinder gekümmert und hat sozusagen Sekretariatsdienst gemacht. Und und sie hat halt gestartet und hat ein Relocation-Unternehmen aufgezogen. Und das sind halt so Punkte, wo man merkt, es ist okay, klein anzufangen und es ist okay, dass es lange Zeit braucht. Und wichtig ist, dass man halt was findet, wofür man brennt. Ja, sonst macht man es halt nicht 20 Jahre und es wird Hindernisse geben und man wird scheitern, das gehört dazu, aber man hört halt nicht auf, wenn man dafür brennt, wenn man was gefunden hat, was größer ist als man selber im Grunde genommen. Wie wir vorgehen ist, wir haben auf jeden Fall mal eine monatliche Netzwerkgruppe, wo wir Frauen einladen, die schon als Selbstständige unterwegs sind oder Frauen, die unternehmerisch interessiert sind, die einfach so spüren, wow, ich will noch andere meiner Talente und Facetten erfahren. Dann kommen die zu diesen Abenden und dann dürfen alle Frauen erzählen, okay, was gibt's aktuell, was dich inspiriert oder was wäre, wenn du, wenn Geld keine Rolle spielt, Zeit keine Rolle spielt, was würdest du machen? Und dann laden wir einfach ein, okay, Shooting Star, was könnte es sein? Diese Runden sind so high energy. Wir sitzen da, wir sind inzwischen 25 Frauen jeden Monat. Also es klingt hier vielleicht nicht viel, aber wir waren auch manchmal nur drei. Und inzwischen ist die Energy so hoch, dass immer mehr und mehr Frauen, um diese Inspiration zu hören und ganz Körper zu spüren. Und wenn wir an diese Punkte der Inspiration rankommen, das triggert in jeder einzelnen Frau dann wieder, das will ich auch mal ausprobieren, das will ich auch mal machen. Und da fangen wir dann an, große Ohren zu kriegen, okay, wo geht die Lust auf, wo geht das Herz auf und vielleicht ein bisschen Verstand mit dabei. Aber wir gucken halt, wo fängt ganz Körper an zu vibrieren. Das ist meine Ausgangsbasis. Wenn es an dem Abend noch nicht rauskommt, dann laden wir ein Coaching-Tag. Dann sagen wir halt, okay, wir kommen zu mehreren, aber immer gern zu mehreren, weil das halt, weil wir uns halt viel besserer Spiegel sind, als wenn wir uns alleine aus dem Mustopf ziehen wollen. Das funktioniert halt nicht. Aber je mehr wir in Begegnung sind, desto mehr kriegen wir Rückmeldung, wie großartig wir sind. Und das ist etwas, was wir institutionalisieren. Wir sagen halt, wow, da hast du eine Idee, mach. Und dann sagen wir aber auch nicht, überleg noch 4 Monate, sondern wann ist nächsten Monat der Termin? Wie viel nimmst du für den Abend? Also wir sagen, mach und mach die Erfahrung, auch um zu erleben, nee, das war noch nicht das Produkt, was mich wirklich über ein Projekt hinaus inspiriert. Okay, dann next. Ja, und dass man davon ausgeht, dass es geht Jahre zum Teil dem voraus, dass man gründet. Ja, es braucht eine gute Vorbereitung und dafür muss man sich viel Zeit nehmen und man muss sich Hilfe holen. Also dieses Jane Wayne, ich krieg's alleine hin, das funktioniert nicht. Und aber wir sind als oft so schon fast programmiert, alles alleine zu schaffen. Und das ist halt im Grunde genommen tödlich. Und es ist toll, wenn man zum Beispiel als Paar startet und wenn man als Frau eben erstmal ist man Solopreneur und dann geht es aber darum, sich andere zu suchen, Geschäftspartner, Komponenten zu finden, die einen ergänzen, komplementär, die das eben können besser als das, was man selber eben kann. Und dass man bewusst quasi Recruitment betreibt und so schnell wie möglich, um zu lernen, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ja, wir sind oft nicht trainiert darin, zu kooperieren. Kurz bevor wir in den Abschluss gehen, würde ich jetzt einfach nochmal das Mikro bei den Rednerinnen rumgehen. Es geht mir nämlich darum, nochmal ein kleines bisschen zusammenzufassen, was ich rausgehört habe. Machen, machen, machen, anfangen. Sich die Frage stellen, eine für mich ganz wichtige Frage ist, was lässt mich morgens begeisternd aus dem Bett springen, um meinen Tag zu beginnen? Was würde ich tun, wenn ich kein Geld verdienen müsste? Und sich diese Fragen zu stellen und auch zum Beruf zu machen und gerne nochmal rein durch. Ja, also wir sind alle großartig angelegt. Wir sind ein unglaubliches Puzzle an wunderbaren Facetten, an Talenten, an Wünschen, an Träumen. Und wir sagen einfach, schaut, dass ihr nach und nach an diese Puzzleteile herankommt, an die Großartigkeit, die ihr seid. Und daraus entstehen unglaubliche neue Services, neue Dienstleistungen. Und in der vollen Kraft eures Potenzials seid ihr so attraktiv, dass das mit den Kunden, die wollen, zu euch kommen und euch zahlen. Schaut einfach, dass ihr umgeben seid von Menschen, die euer Potenzial sehen, die euch darin bestärken und lasst euch den Rücken stärken und seid attraktiv. Ja. Ja, also im Grunde genommen ist es das Machen, Machen, Machen, dem würde ich mich anschließen, in Aktion gehen und es zu tun, weil dabei lernt man. Ja, Entrepreneurship ist nichts Akademisches, sage ich jetzt mal hier in den heiligen Hallen, sondern es ist, man geht in Aktion. Das ist machen, hinfallen, aufstehen, weitermachen. So. Also das ist eigentlich so das, ja. Vielen Dank für diese spannende Session.